Apostelgeschichte, Kapitel 18. Danach schied Paulus von Athen und kam gen Korinth und fand einen Juden mit Namen Aquila, der Geburt aus Pontus, welcher war neulich aus Welschland kommen, samt seinem Weibe Priscilla, darum, dass der Kaiser Claudius geboten hatte, allen Juden zu weichen aus Rom. Zu denselbigen ging er ein, und dieweil er gleiches Handwerks war, blieb er bei ihnen und arbeitete. Sie waren aber des Handwerks Teppichmacher. Und er lehrete in der Schule an allen Sabbaten und beredete beide, Juden und Griechen. Da aber Silas und Timotheus aus Mazedonien kamen, drang Paulus, der Geist, zu bezeugen den Juden Jesum, dass er der Christus sei. Da sie aber widerstrebten und lästerten, schüttelte er die Kleider aus und sprach zu ihnen, »Euer Blut sei über euer Haupt. Ich gehe von nun an rein zu den Heiden.« Und machte sich von dannen und kam in ein Haus eines mit Namen Just, der gottesfürchtig war, und desselbigen Haus war zunächst an der Schule. Crispus aber, der Oberste der Schule, glaubte an den Herrn mit seinem ganzen Hause, und vier Korinther, die zuhörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Es sprach aber der Herr durch ein Gesicht in der Nacht zu Paulus, »Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht.« Denn ich bin mit dir, und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein groß Volk in dieser Stadt. Er saß aber daselbst ein Jahr und 6 Monaten und lehrete sie das Wort Gottes. Da aber Gallion Landvogt war in Achaia, empörten sich die Juden einmütiglich wider Paulus und führeten ihn vor den Richterstuhl und sprachen, »Dieser überredet die Leute, Gott zu dienen, dem Gesetze zuwider.« Da aber Paulus wollte den Mund auftun, sprach Gallion zu den Juden, »Wenn es ein Frevel oder Schalkheit wäre, liebe Juden, so hörete ich euch billig. Weil es aber eine Frage ist von der Lehre und von den Worten und von dem Gesetze unter euch, so sehet ihr selber zu. Ich gedenke darüber nicht, Richter zu sein.« Und trieb sie von dem Richterstuhl. Da ergriffen alle Griechen Sosthenes, den Obersten der Schule, und schlugen ihn vor dem Richterstuhl, und Gallion nahm sich nicht an. Paulus aber blieb noch lange daselbst. Danach machte er seinen Abschied mit den Brüdern und wollte nach Syrien schiffen, und mit ihm Priscilla und Aquila. Und er beschor sein Haupt zu Kenchrea, denn er hatte ein Gelübde, und kam hinab gen Ephesus und ließ sie daselbst. Er aber ging in die Schule und redete mit den Juden. Sie baten ihn aber, dass er längere Zeit bei ihnen bleibe, und er willigte nicht ein, sondern machte seinen Abschied mit ihnen und sprach, »Ich muss aller Dinge das künftige Fest zu Jerusalem halten. Will's Gott, so will ich wieder zu euch kommen,« und fuhr weg von Ephesus. Und kam gen Caesarea und ging hinauf und grüßte die Gemeinde und zog hinab gen Antiochien. Und verzog etliche Zeit und reiste aus und durchwandelte nacheinander das galatische Land und Phrygien und stärkte alle Jünger. Es kam aber gen Ephesus ein Jude mit Namen Apollos, der Geburt von Alexandrien, ein beredter Mann und mächtig in der Schrift. Dieser war unterweiset den Weg des Herrn und redete mit brünstigem Geist und lehrete mit Fleiß von dem Herrn und wusste allein von der Taufe des Johannes. Dieser fing an, frei zu predigen in der Schule. Da ihn aber Aquila und Priscilla höreten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch fleißiger aus. Da er aber wollte nach Achaia reisen, schrieben die Brüder und vermahneten die Jünger, dass sie ihn aufnehmen. Und als er dahin kommen war, half er viel denen, die gläubig waren, wurden durch die Gnade. Denn er überwand die Juden beständiglich und erweisete öffentlich durch die Schrift, dass Jesus der Christus sei.